Hallo und willkommen zum Sien-Podcast. Diese Folge ist wieder ein Interview und leider ist diese Folge auch ziemlich verspätet. Sie wurde schon im Juni aufgenommen, aber mit dem Schneiden und allem drum und dran hat es leider ein bisschen gedauert. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Eine kleine Warnung. In dieser Folge wird Musik abgespielt, also nicht erschrecken, falls es ein kleines bisschen lauter werden könnte. Viel Spaß! Hey, willkommen Andrzej zum Sien-Podcast. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Schön, dass du da bist. Es hat endlich geklappt. Wir, glaube ich, planen das schon seit, ich glaube, ich habe dich im November oder so gefragt, ob du das machen willst und jetzt ist es Juni. Also so, manchmal dauert das ja so ein bisschen, bis man so zusammenkommt, aber jetzt klappt es endlich. Ja, ich bin noch aufgeregt. Ich war noch nie, ich mag Podcasts total gerne, aber ich habe noch nie bei einem mitgemacht, deswegen freue ich mich und bin aufgeregt. Voll gut. Also ich heiße Andrzej, wohne in Berlin und ich spiele in verschiedenen Bands und ich mache manchmal Zines und ich lese gerne Zines von anderen Leuten und mir sind meine Freundschaften total wichtig und ich bin total gerne draußen. Yay. Magst du erzählen, in welchen Bands du spielst? Dann kann ich die auch verlinken in den Shownotes. Ja, also ich spiele gerade vor allen Dingen Eat My Fear. Bei uns geht es in den Texten um Sachen wie Queer und Feminismus und auch um Tierrechte und darum, dass es okay ist, irgendwie keine Drogen zu nehmen, nicht zu trinken. Dann aber auch um so Sachen wie Rassismus in linken Kontexten, Fremdsein in Deutschland, also viele verschiedene Sachen. Genau, und ich spiele gerade noch aushilfsweise bei Antikorpus. Das ist so eine Band aus Brasilien und da gibt es gerade so ein Wechsel von der Besetzung und ich bin da aber ziemlich schüchtern, weil ich die einzige Person bin, die nicht in Brasilien geboren und aufgewachsen ist. Ja. Ich fühle mich, weiß noch nicht, ob ich da so richtig, ich bin irgendwie noch ein bisschen schüchtern zu sagen, dass ich da wirklich spiele, aber okay. Ich spiele da. Danke und willkommen. Der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist vor allem wegen dem Queer-Punk-Zine. Ich nehme an, das ist dein neuestes Zine, weil du vor ungefähr einem Jahr einen Call gemacht hast für dieses Compilation-Zine, was ein riesiges Zine geworden ist, wo auch ich einen Beitrag reingeschrieben habe. Aber ich kenne dich ja schon auch länger mit anderen Zines. Wir können ja damit anfangen. Wie bist du überhaupt an Zines gekommen? Also, vor allen Dingen durch so Musik und so eine Hardcore-Punk-Szene eigentlich. Also, ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, Ich glaube, ich habe also relativ spät erst überhaupt von so Punk und Hardcore mitgekriegt. Da war ich so, weiß ich nicht, glaube ich schon so 16, 17, 18, so um den Dreh irgendwie. Und dann habe ich angefangen, auf Konzerte zu gehen und war irgendwie so sehr begeistert von Ansagen, die Bands gemacht haben. Und die hatten oft halt so kleine Hefte gemacht, manchmal halt einfach nur mit den Texten von ihren Songs. Mhm. Und manchmal hatten die aber auch irgendwie Zine-Tables dabei oder eine Zine-Kiste. Und ich war total berührt davon, von beiden Sachen, also von Texten in Musik, aber auch von Zines dafür, dass ich ganz lange gedacht habe, ich bin mit so bestimmten Erfahrungen, die ich gemacht habe, total alleine. Und das war für mich halt so ein riesen wichtiger, berührender und auch sehr ermutigender Weg irgendwie, zu merken, ich bin mit Sachen gar nicht alleine und wir sind irgendwie verbunden und machen ähnliche Erfahrungen und wir sind nicht schuld an dem Scheiß, den wir erleben. Es ist so schön, das zu hören, weil ich denke, das ist ein bisschen so ein universales Gefühl, was alle Leute, die an Zines interessiert sind, haben. Mhm. Oder auf jeden Fall die Leute, die ich kenne, das kommt sehr oft dieses, oh, ich erkenne mich irgendwo wieder, ich bin nicht alleine. Und könntest du das noch so ein bisschen vertiefen? Wie denkst du, oder hast du das Gefühl, das ist nochmal was anderes, als jetzt zum Beispiel einen Blog zu lesen oder irgendwas, irgendwelche Kommentare oder Artikel im Internet zu lesen? Also ich bin halt ein Mensch, ich kann mit so viel Information nicht so gut umgehen. Mhm. Also ich gehe total oft im Internet und auf so Blogs verloren und ich habe irgendwie selber jetzt auch nicht, also ich habe einen Blog zwar mit wer A sagt, muss nicht B sagen, wo ich aber auch schon lange nichts mehr gepostet habe und ich erinnere mich zu der ganzen Internetzeit, dass ich halt total verloren gegangen bin in diesem, es gibt 3 Milliarden Blogs und Webseiten und total viel Informationen und es kommen ständig neue Informationen und ich kann generell mit viel, also nicht zu viel Informationen auf einmal nicht so gut umgehen und deswegen haben mir Zines total geholfen, weil das halt so klein und überschaubar ist. Ja. Und es ist für mich nochmal anders, das so in der Hand zu halten und irgendwo hin mitzukommen, es ist irgendwie so greifbarer und es riecht und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie ist es für mich was anderes. Mhm. Die ersten Zines, die ich von dir gelesen habe, sind die, wer A sagt, muss nicht B sagen. Und davon habe ich auch 2 hier. Ich glaube, das erste und dritte richtig. Ausgabe. Ja, magst du was ein bisschen was zu dem Zine erzählen? Ja, es ist ziemlich lustig oder es ist eine spannende Geschichte. Vielleicht auch nicht so spannend, aber die Geschichte geht so. In Berlin haben Leute das erste Queer-Zine-Fest geplant. Mhm. Und die Leute waren, mit denen war ich auch so ein bisschen befreundet und dann war ich wahnsinnig aufgeregt, dass es ein, nee, es war glaube ich gar nicht Queer-Zine-Fest, ich glaube es war ein normales Zine-Fest. Das kann sein, weil es ist schon echt noch länger her, ja. Das stimmt. Das war glaube ich das erste Mal 2010, wenn ich nicht richtig... Das war im Haus der Kultur in der Welt. Ja, genau. 2011. Ja. Genau, das war das Jahr, als ich nach Berlin gezogen bin, jetzt erinnere ich mich, ja. Ja, also nochmal, die Geschichte geht so. Es war Zine-Fest in Berlin. Ich weiß nicht, das wievielte. Und Freundinnen von mir haben das mit organisiert. Und dann habe ich überlegt, okay, ich bin jetzt schon Mitte 30, aber egal, ich glaube, ich mache mein erstes Zine. Sehr gut. Und zu der Zeit habe ich mich total viel mit Asexualität und Aromantik beschäftigt, weil ich das so komisch fand. Also bevor ich in Berlin gewohnt habe ich im Ruhrgebiet gewohnt Und da war Sexualität so ein mega Tabu und es gab super viel so Slut-Shaming und irgendwie war es so, also war Sexualität echt ganz wenig Thema und wenn dann halt so total judgy und komisch. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und auf einmal war es okay, wenn ich hier queer sein will, dann muss ich auf jeden Fall auf Sexpartys gehen und ständig wechselnde SexualpartnerInnen haben und total viel daten. Das war für mich total komisch und unangenehm. Und ich habe mich irgendwie nicht queer genug gefühlt. Also so auf diese Weise von, das, was hier als queer gilt, das bin ich irgendwie nicht. Und dann ist mir irgendwie hier total doll aufgefallen, dass eigentlich so romantische Beziehungen in meinem Leben gar nicht so einen großen Stellenwert einnehmen und dass Sexualität irgendwie auch mir nicht so wahnsinnig wichtig ist. Ja. Und dass dass ich Sexualität eher auch so ein Thema finde, wo ich das Gefühl habe, krass, wir müssen noch total viel lernen über Kommunikation und Einverständnis. Ja. Und irgendwie so gibt es so wenige Räume, Sexualität so wirklich auszuprobieren, so wie das sich gut für einen anfühlt und nicht irgendwas nachmachen, was in queeren Pornos irgendwie vorgemacht wird oder so. Und dann habe ich durch Zufall, ich weiß gar nicht mehr wie, von Asexualität gehört, eher so im englischsprachigen Kontext. Und dann habe ich total viel dazu gelesen und war auf so Foren und krass, die haben total viele Wörter für Sachen, mit denen ich mich schon total lange beschäftige und ich bin überhaupt nicht irgendwie alleine damit. Und dann fand ich das irgendwie wahnsinnig spannend, dass es so einen Unterschied gibt zwischen sexueller Orientierung und romantischer Orientierung und dass es irgendwie What the fuck Romantic gibt und dass es irgendwie noch andere Leute außer mich gibt, die keinen Unterschied fühlen zwischen Freundschaft und Beziehung, also Liebesbeziehungen. Und dann habe ich gedacht, cool, ich mache einen Zine dazu und ich schreibe selber Sachen dafür. Und ich fände es cool, wenn auch noch andere Leute was dafür schreiben. Und dann habe ich so was wie einen Call, letztes Jahr gemacht. Und dann haben Leute irgendwie was dafür geschrieben. Und ich war so, na okay, ich gehe jetzt damit. Also das Zine ist fertig geworden in der Nacht vor dem Zine-Fest. Und da sind total viele Fehler drin gewesen. So wie es sich gehört. Ja, und ich war so, okay, ist mir egal. Es ist kein wissenschaftliches Buch. Es ist auch kein Buch, sondern halt ein Zine. Ja. Und da dürfen Fehler drin sein und das ist egal. Und dann war ich so, okay, das interessiert eh niemanden, weil da steht tatsächlich drauf auch, dass es um Asexualität gibt. Und es ist ein mega unhippes Thema. Ja. Und dann saß ich beim Zine-Fest und ich habe 50 Kopien gemacht und die waren in einer Stunde oder so weg. Wow. Ja, und ich war voll so, hä? Ja. Komisch. Also scheint es wirklich ein Thema zu sein, wo Leute fühlen, es gibt nicht so viel oder es gibt nichts. Außer vielleicht dann die Sachen im Internet, die, wie du meintest, auf Englisch sind. Also das ist auch meine Erfahrung damit. Und meine erste Berührung mit irgendwas, was ein bisschen zugänglicher war, waren tatsächlich deine Zines, weil da auch Sachen auf Deutsch drin sind. Also ich spreche auch Englisch, aber irgendwie ist das so ein bisschen näher ran an der eigenen Realität. Und ich denke, dass das hat bestimmt sehr viele Leute dann berührt und zeigt ja auch, dass die dann so schnell weg waren, die Zines. Und das ging dann weiter. Also du hast dann ja auch zwei weitere Ausgaben davon herausgebracht. Also drei gibt es bisher, oder? Genau, drei. Genau, dann haben irgendwie mir echt total viele Leute auch E-Mails geschrieben. Das hat mich mega berührt und denen geschrieben, halt, wie wichtig denen das ist. Und also, die haben sehr, sehr persönlich geschrieben. Und dann habe ich auch Leute gefragt, die mir geschrieben haben, ob die nicht auch was schreiben wollen. Oh, und toll. Dann haben ein paar Leute genau für die Ausgaben danach irgendwie was geschrieben. Und dann haben Leute angefangen zu fragen, ob ich irgendwie Workshops oder Vorträge dazu machen kann. Und dann habe ich, glaube ich, so 1, 2, 3 Jahre richtig, richtig viele Workshops auch dazu gegeben. Ich erinnere mich, ja. Und das war super schön, weil das jedes Mal ganz anders war, weil ich auch nicht so ein vorgefertigtes Programm irgendwie hatte und fand es eher schön, so einen Rahmen zu schaffen, wo Leute auch viel von sich irgendwie erzählen. Ich habe ganz viel gelernt und es war so, so, so wichtig für mich und kann auch noch mal allen Leuten, die mir irgendwas geschrieben oder irgendwas gesagt haben auf irgendwelchen Workshops zu dem Thema, noch mal Danke sagen. Es hat mir ganz viel geholfen und es war super, super wichtig für mich. Und ich habe von ganz vielen Leuten echt vieles gelernt. Toll. Aber ist das jetzt ein Projekt, was zu Ende ist bei dir? Oder wird es da noch was geben? Es fühlt sich ein bisschen zu Ende an. Ich glaube, es war was mir zu einer Zeit super wichtig war. Und wo ich so wenig Worte dafür hatte und so wenig andere Leute kannte, die so ähnlich sind, irgendwie wie ich. Und ich glaube, das ist jetzt so ein also in meiner Identität gerade ist das, glaube ich, total viel Teil, aber es ist irgendwie gerade nicht mehr so, dass ich so ewig viel Redebedarf darüber habe, sondern irgendwie habe ich dann geschafft, dass mehr so Teile von mir mehr zu akzeptieren, weil sie dadurch irgendwie normaler geworden sind, dass ich andere Leute gefunden habe, denen es ähnlich geht. Oh ja. Und jetzt beschäftigt mich das gar nicht mehr so ewig doll. Toll. Also was so ein Sehen für eine Auswirkung auch haben kann, dass du ein Sehen machst, daraus folgen dann mehrere Sehens, daraus folgen diese Gespräche mit Leuten online und offline und dann diese ganzen Vorträge und so weiter. Also was für eine Wirkung ein Sehen dann haben kann. Ein sehr tolles Beispiel. Ja, ich bin da auch echt ewig dankbar für, dass es sowas wie Sehens halt gibt, weil sonst ist es, glaube ich, echt schwer, Leute zu finden, die ähnlich irgendwie sind. Vielleicht übers Internet schon, das ist ja für viele Leute ähnlich. Aber weil ich halt nicht so einen guten Bezug zum Internet habe und da so schnell verloren gehe, bin ich voll dankbar, das über Sehens mehr Leute getroffen zu haben, die sich auch in so einem Spektrum verorten. Ein bisschen dann was zu dem Queer-Punk-Scene erzählen. Das kam ja letztes Jahr, 2017 steht auch drauf, kam das raus. Das ist ja auch so ein Compilation-Projekt gewesen, aber lief wahrscheinlich ein bisschen anders als mit dem Wer A sagt, muss nicht B sagen, Scene-Projekt. Also die Geschichte zum Queer-Punk-Scene ist also eigentlich wollte ich schon richtig, richtig lange ein Zine machen zu Queer-Punk oder queer-feministischem Punk, weil Musik machen halt so ein riesig wichtiger Teil ist in meinem Leben. Und ich das komisch finde, dass es Zines und Bücher zu Queer-Punk gibt, aber vor allen Dingen in den USA. Ja. Das wirkt manchmal so, als gäbe es das eigentlich nur in den USA und in anderen Teilen der Welt würde es Queer-Punk gar nicht geben. Und immer wieder diese Geschichte von Riot Girl und Riot Girl und Riot Girl. Ja. Irgendwie ist es halt so. Da fing es an, da hört es aber dann auch auf und jenseits gibt es auch nichts. Ja, und so, das nervt total irgendwie. Und ich habe mich oft danach gesehen, selber Scenes zu lesen zu Queer-Punk außerhalb irgendwie der von den USA. Mhm. Der USA. Und dann ist die Geschichte so weitergegangen, dass ich habe soziale Arbeit studiert die letzten Jahre. Und das war für mich total komisch, weil ich irgendwie erst mit Mitte 30 angefangen habe zu studieren. Ich hatte schon so eine abgeschlossene Working-Class-Identität und hatte halt viele Leute in meinem Freundeskreis auch, die nicht studiert haben. Dann haben wir so, ah, die ganzen Leute immer in der Uni und irgendwie mit diesem akademischen Sprech und irgendwie total furchtbar und wir verstehen das nicht. Und dann haben wir irgendwie, waren wir eigentlich immer so genervt von allen Leuten, die studieren. Und ich habe total lange, 15 Jahre in der Pflege gearbeitet und dann ist mein Körper irgendwann ziemlich kaputt gegangen und mein Rücken und ich konnte nicht mehr richtig aus dem Bett und hatte ständig Schmerzen und dann war irgendwann klar, ich kann halt diesen Job nicht mehr machen und dann war ich so, okay, bewerb mich für ein Stipendium, ich gehe studieren und es war ganz komisch und ich war da immer, ich habe mich da nie richtig wohl gefühlt und mir fällt es halt sehr schwer, Bücher zu lesen, weil ich kann mich nicht so gut konzentrieren auf Text ohne Bilder und wenn zu viel Text ist, ist es total schwer für mich und dann habe ich das aber geschafft, das ziemlich lange zu machen und dann muss man ja so eine Bachelorarbeit machen, wenn man das Studium abschließen will. Und dann konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, eine Arbeit zu schreiben, die Leute in meinem Freundeskreis, die nicht studiert haben, nicht verstehen. Ja. Und irgendwie so eine Arbeit, die nur Wichtigkeit hat für Leute, die auch studiert haben. Mhm. Und es war super komisch. Und dann war ich so, ich glaube, ich kann keinen Abschluss machen, ich weiß nicht wie und es fühlt sich total an, als müsste ich irgendwas in mir so total verdrehen oder so. Es war ganz komisch und dann war ich so, okay, aber vielleicht kann ich irgendwas machen, was mehr mit dem zu tun hat, wer ich bin und wie ich wo ich herkomme. Und dann habe ich gedacht, vielleicht mache ich ein Zine. Mhm. Und dann hatte ich das Glück, dass ich eine Freundin von mir an der RSH Dozentin ist und die spielt auch in Bands und die ist auch sehr, sehr von Zines sozialisiert und liebt Zines. Und dann habe ich mit der gesprochen und die meinte so, klar, machen Zine. Ja, super. Kein Problem. Mhm. Wird bestimmt auch von ein paar mehr Leuten gelesen als eine normale Bachelorarbeit. Ich glaube auch. Und es wäre einfach so absurd gewesen, wenn ich monatelang an einem Tisch gesessen hätte und ganz viel Zeit da reingesteckt und dann wäre es in irgendeiner Schreibtischschublade vergammelt. Ja. Ja, und irgendwie fühlt sich das auch ein bisschen komisch an, weil ja Wissenschaft auch oft Subkultur missbraucht. Also die Wissenschaft zieht sich oft so Subkulturen-Sachen irgendwie so rein und macht da so was Komisches draus. Und deswegen habe ich dieses Zine gemacht und diesen Call gemacht und andere Leute haben dafür geschrieben. Und danke nochmal, dass du auch dafür geschrieben hast. Und ich habe dann einfach nur 10 Seiten geschrieben, warum ich keine klassische wissenschaftliche Arbeit mache. Mhm. Und keine Ahnung, das Zine ist einfach das Zine. Das sind keine Fußnoten oder irgendwas Wissenschaftliches. Und ich habe halt so Interviews gemacht mit Leuten aus Bands und aus der Szene und so auch. Und diese Interviews habe ich aber auch nicht irgendwie wissenschaftlich ausgewertet oder irgendwas, weil das alles für mich komisch gewesen wäre. Ja. Wäre auch komisch in dem Zine-Zusammenhang, glaube ich. Total. Und ich finde das extrem toll, dass das geklappt hat, dass du das machen durftest quasi von der Uni her, weil das ist ja auch irgendwie so eine Art von Wertschätzung von, was es bedeutet, ein Zine zu machen. Denn das Queer-Punk-Zine von dir ist in A4-Format, also es ist schon ein großes Zine und es ist sehr dick. Also es hat, ich weiß nicht, wie viele Seiten. Fast 100. 83 Seiten. Es ist schon ein großes Zine. Und auch ein Compilation-Scene zu machen, wo ein Mensch vielleicht nicht jeden Text selber schreibt, ist extrem viel Arbeit. Und dass diese Arbeit vielleicht dann auch so wertgeschätzt wird, weil ich finde jetzt nicht, dass so ein großes Scene zu machen, ist nicht unbedingt viel weniger aufwendig oder viel weniger Arbeit, als eine 30-seitige Bachelorarbeit zu schreiben. Mhm. Und ich glaube, das ist sowas, also dass das Scene machen so ein bisschen dadurch aufgewertet wird, dadurch, dass es tatsächlich deine Abschlussarbeit war. Das finde ich sehr toll. Ich glaube, ich hatte vor allen Dingen Glück. Also ich weiß, dass Caro, die das betreut hat, total viel Shit abkriegt an der Uni und oft dafür angesprochen wird, wie sie das durchgehen lassen konnte. Mhm. Und ich finde das so ein typisch deutsches Ding. Es gibt halt keine Vorschriften dafür, wie eine Bachelorarbeit aussehen muss. Das einzige Kriterium war, ich muss 3000 Zeichen Abstract schreiben, was eine Seite oder so ist. Und sonst gibt es keine Vorgaben. Und alle sind halt so, wie kann man das machen? Wie konnte die das durchgehen lassen irgendwie? Und die Person ist auch generell irgendwie halt so eine links und eine Zecke und Feministin und irgendwie hat bis vor ein paar Jahren in Kolumbien gelebt und ich glaube, die ist eh vielen Leuten so ein Dorn im Auge, weil die halt nicht so angepasst ist und die kriegt jetzt halt auch Scheiß ab und es tut mir halt leid. Und ich glaube nicht, dass ich so richtig viel Wertschätzung jetzt, also das ist von der Seite der Uni, aber für mich selber, für meine Identität hat das, also es war für mich ein sehr, ich habe total geheult, als ich das abgegeben habe, weil ich irgendwie habe, glaube ich, noch total viel so verinnerlichte Geschichten habe von, ich bin eigentlich dumm und ich bin irgendwie nichts wert und ich schaffe viele Sachen irgendwie nicht und ich muss mich so verbiegen. Und dann einfach die Erfahrung zu machen, dass ich, als ich selber, ohne mich total krass zu verbiegen, so einen Abschluss machen kann, das hat mich halt auch sehr berührt und total gestärkt auch in Sachen. Ja. Also das war das auf jeden Fall toll. Toll. Und danke, dass du das erzählst, weil ich glaube, schon so kann das vielleicht einige Leute auch inspirieren, Sachen anders zu machen, denn ich bin ja selber auch nicht studiert und habe wenig Ahnung von Uni, kenne das halt von Leuten, die ich kenne, also von FreundInnen, und da habe ich auch schon erfahren, dass es in den USA zum Beispiel ein bisschen anders ist, dass es da auch Leute gibt, die zum Beispiel ein, da gab es einen Typen, der hat ein Rap-Album aufgemacht und das war seine Doktorarbeit, ein Rap-Album aufgenommen. Und das war die Doktorarbeit, ja. Also so, dass es da viel mehr Raum gibt für Kreativität und quasi das aufzubrechen, was wissenschaftliches Arbeiten bedeutet. Und ich finde das sehr toll, dass du mit so einem Beispiel, mit so einem Zine halt kommen kannst und dass es trotz des Widerstandes dafür vielleicht, dass es trotzdem passiert ist. Das ist sehr toll. Ja, ich meine, das gab ja auch einfach irgendwie viele Leute, die auch Gedichte in Wissenschaft benutzt haben oder geschrieben haben und so viel. Also ich glaube, ich war auch sehr inspiriert von Leuten, von denen ich gehört und gelesen habe, die halt so ihren eigenen Weg gegangen sind irgendwie. Und ja, und ich glaube, wir müssten uns noch viel mehr da vernetzen und Mut machen, Sachen anders zu machen, weil ich glaube, wenn wir alle für uns selber kämpfen, das ist halt so viel anstrengender, als wenn wir irgendwie gucken, wie können wir es eigentlich zusammen machen. Genau. Also was auf jeden Fall so ein bisschen heartbreaking für mich war mit dem Zine war, also ich wusste generell, ich will ein Zine machen zu Queerpunk und Care, weil ich halt Bands und Musikkontexte als Ort erlebt habe, wo Menschen sich umeinander kümmern. Ja. Irgendwie, das war auch Praxis in meinen Bands, dass wir uns Geld geteilt haben und dass es ein Ort war, wo wir erzählt haben, wenn es uns schlecht ging und dann haben wir Texte drüber gemacht und dann haben wir Konzerte gespielt, Leute haben gesagt, krass, ich habe so ähnliche Erfahrungen mit Transfeindlichkeit zum Beispiel gemacht und es hilft mir total, euch zu hören und zusammen irgendwelche Sachen rauszuschreien. Oh. Und ich war mir super sicher, dass Queerpunk oder auch queerfeministischer Punk so Strategien hat, sich umeinander zu kümmern und füreinander da zu sein und nicht jede Person für sich, sondern wir alle zusammen. Ja. Und dann habe ich halt Interviews mit 6 Leuten gemacht, wo es vor allen Dingen um Queerpunk und Care geht. Und ich habe gedacht, so, wow, es wird voll das tolle Zine, wo Leute nur über die guten Sachen erzählen, die denen halt voll geholfen haben. Und in Interviews haben Leute echt viel auch von dem Scheiß erzählt, den sie abkriegen in queer-feministischen Punk-Kontexten. Und das war echt irgendwie schwierig zwischendrin, mir das alles anzuhören und aufzuschreiben und zu realisieren. Und jetzt im Nachhinein bin ich total froh, diese Geschichten zu haben, weil ich glaube, die sind so wichtig dafür, dass sich Sachen verändern können. Ja. Weil es sind halt eben auch viele Geschichten von Leuten, die gekommen und wieder gegangen sind oder sich nie Teil von Queerpunk gefühlt haben, weil es dann doch irgendwie auch bestimmte Ausschlüsse und Normen und so gibt. Und am Anfang war ich so ein bisschen traurig darüber, dass es nicht so ein Yeah, alles ist super, Sinn ist, sondern eher so, da sind ganz schön viele Leichen bei uns im Keller. Aber jetzt im Nachhinein finde ich das auch echt gut, dass es so geworden ist, wie es geworden ist. Wie willst du das erklären? Oh, no. Genau, du hast ein paar andere Zines auch mitgebracht und das passt sehr gut, weil ich dich eh fragen wollte, ob du noch Zines machst, ob du andere Zines gemacht hast und was so der Stand gerade bei dir Zine-mäßig ist. Mhm. Also die anderen Zines, die ich mitgebracht habe, sind eigentlich Zines, die vor allen Dingen in Musikkontexten entstanden sind. Die sind aber auch gar nicht aktuell, also jetzt von jetzt, die sind nicht aktuell, sondern auch irgendwie schon ein bisschen älter. Mhm. Das eine ist ein Tour-Zine, was ich gemacht habe, als ich mit Frank Crush, Still Breathing und First World Problem auf Tour waren. Dann haben wir drei Bands und es war ziemlich cool, weil es auch so genremäßig sehr gemischt ist und von unseren Texten einfach wir über viele verschiedene Sachen gesungen haben. Mhm. Und mit meinen, also mit Frank Rush habe ich auch so ein kleines Zine gemacht, wo vor allen Dingen unsere Texte drin sind. Und dann habe ich noch ein Zine mitgebracht, das heißt einfach nur Tikva Zine. Ich habe mal für ein paar Wochen ein Praktikum gemacht im Tikva. Das ist ein Theater, wo Leute mit und ohne Behinderung Theater machen, aber auch Kunst. Mhm. Und ich fand halt total viele Sachen von den, die Leute da gemacht haben, super schön. Also wow. Ästhetisch und die haben halt voll viel gezeichnet und voll viele Fotos gemacht und auch Texte geschrieben. Und also mich beschäftigt ziemlich oft, dass Behinderung so ein Thema ist, was so super ausgeklammert ist von meinem sonstigen, also von so bestimmten Kontexten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Behinderung als so was total Uncooles inszeniert wird und also vor allen Dingen Leute mit Lernschwierigkeiten echt in so ihrer eigenen Welt leben. Also ich finde das so krass getrennt irgendwie und ich habe auch das Gefühl, dass ich ständig auch ganz schön intensiv damit beschäftigt bin, als so nicht behindert zu passen, dass Leute mir nicht irgendwie Sachen, die mit meinem Autismus zu tun haben, anmerken, dass ich halt irgendwie so versuche auch, dass mein Körper so gut wie möglich funktioniert und ich das nicht so raushängen lasse, wenn die Sachen nicht so gut funktionieren und es war cool, weil nämlich die Leute vom TIGVA auch zum Queer Zine Fest gekommen sind und einen Workshop gegeben haben zum Thema Behinderung und Sexualität. Und der war ziemlich cool. Da haben Leute, also den haben die sich halt auch selber ausgedacht und haben irgendwie Fotos von sich gemacht mit Anziehsachen und auch ohne Anziehsachen und haben Leute dazu aufgefordert, also haben so Dias dazu gemacht oder haben Dias von den Fotos gemacht und haben Leute dazu aufgefordert, die Dias quasi zu bearbeiten, zu verschönern, zu verändern und wow. Es gab so kleine Sachen, mit denen man so reinkratzen konnte und Stifte und Glitzer und das war ziemlich toll. Deswegen, ja, also es ist ein Zine, was ich halt herausgegeben habe und nicht selber dazu geschrieben habe und was ich auch sehr gerne mag. Das sieht unglaublich toll aus. Wo kriegt Mensch denn deine Zines, wenn jetzt Leute das hören und Interesse an den Zines haben? Also manchmal beim Zinefest und manchmal beim Queer-Zinefest. Vor allen Dingen in Berlin und sonst, wenn es Leute gibt, wie jetzt dich, irgendwie die sagen, sie können sich vorstellen, irgendwie manche Sachen für mich auch irgendwo hin mitzunehmen oder zu vertreiben. Ich weiß, dass wer A sagt, muss nicht B sagen, Zine hat vor allen Dingen Heavy Mental Zine Distro vertrieben. Mhm. Weil ich habe das gemacht und ich habe nicht gedacht, dass es wen interessiert. Und dann, also ich habe bestimmt von diesen Zines 1000 Kopien oder so insgesamt gemacht. Und ich hätte das überhaupt nicht alles machen können mit dem Geld überweisen, die verschicken und so. Und da habe ich total viel zu der Zeit Katrin und Moritz zu verdanken, die das halt für mich halt irgendwie vertrieben haben. Cool, ja super. Genau, und ich selber habe jetzt nicht irgendwie einen Webstore oder so, wo ich Zines vertreibe. Okay. Aber dann hoffentlich bei den nächsten Zinefests in Berlin. Also total. Genau. So, also jetzt, ich kann dir das ja einfach mal hier lassen. Ich habe davon total viele Kopien, die halt nicht so schick sind, aber einfach so ein farbiges. Kannst ja mal gucken. Ach, das ist unglaublich toll. Vielen Dank. Ja, voll gerne. Genau. Ich denke, es gäbe noch sehr, sehr viel mehr mit dir zu besprechen. Wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann mal weiter. Und es war sehr, sehr toll, dass du da warst und deine Zines vorgestellt hast und tolle Sachen dazu erzählt hast. Und ich bin sehr inspiriert und es freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ja, vielen Dank nochmal, Simon, dass du mich eingeladen hast. Ich habe mich sehr, sehr gefreut zu kommen. Yay, dankeschön.